Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und herzlich willkommen zu Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute wieder mit dem Thema Sailor Moon Fantheorien, heute Teil 2 mit mir, Meso, und Flora One. Hallo Flora! Hi! Wir haben in der letzten Folge nicht gesagt, wo man dich findet, aber das können wir heute ja nachholen am Ende der Episode. Mhm. Und wer uns schon öfter zugehört hat, weiß es auch. Wir haben so viele Fantheorien, über die wir reden wollen, dass wir Minimum noch ein oder zwei Folgen damit machen werden. Und ja. Und wir bewerten sie weiter? Wir bewerten die Fantheorien nach zwei Kriterien. Erstens, sind sie plausibel im Kennen, im Universum, also kann man sie mit anderen bekannten Fakten erklären? Oder sind sie ein Widerspruch zur Serie? Und der zweite Kriterium ist, gefällt es uns? Manchmal gefallen uns Dinge, die der Serie widersprechen, aber deswegen braucht man ja auch Fantheorien. Das stimmt. Okay. Ja, also ich habe noch ein paar. Ja. Du ja auch. Also ja. Wir haben noch ein paar. Ja. Gut. Also ich habe erstmal eine kleine zum Anfang und dann eine größere. Ja. Die kleine, mit der ich anfange, die finde ich ganz süß. Mhm. Denn sie erklärt so ein bisschen, in Canon verbindet sie so ein bisschen Sachen, die ich vorher so ein bisschen unlogisch fand und mache ich plötzlich logisch. Und das finde ich immer sehr schön, wenn die das können. Mich selber. Einmal, die heißt, Mamoru hat den Unfall mit seinen Eltern, als er 6 Jahre alt war, deswegen überlebt, weil seine Heilungskräfte ihn gerettet haben. Mhm. Ja. Somit, ne, wäre er eigentlich auch mitgestorben. Aber da er eben durch den goldenen Kristall vielleicht diese Heilungskräfte hat, hat er es überlebt, nur deswegen. Und es würde auch die Amnesie erklären, denn wenn sein Gehirn sich vom Nahtod regenerieren muss, dass da was bei verloren geht, finde ich auch sehr sinnvoll. Ja, das wäre... Ja, okay. Doch, ja, weil er kann es regenerieren. Weil Amnesie in den Medien ist immer so ein Ding. Man kann natürlich traumatische Erinnerungen unterdrücken, das Gehirn kann das sehr gut, aber man kann sie auch verlieren durch einen Hirnschaden, das stimmt. Beides wäre in dem Fall möglich. Eben. Deswegen würde ich sagen, plausibel und gefällt. Er verliert ja alle Erinnerungen an die Zeit vorher. Das kann schon sein, dass sein Gehirn zwar geheilt wird, aber die Erinnerungen können nicht rekonstruiert werden. Mhm. Ja, dann ist geheilt zwar sehr relativ, ich sage aber ja, es ist sehr plausibel. Das würde natürlich auch erklären, warum er manchmal einfach für gewisse Zeiten sich nicht erinnert, was er gemacht hat. Weil er müsste ja davon ausgehen, okay, ich habe einen Unfall gehabt, ich hatte einen Hirnschaden, wahrscheinlich habe ich eine Absorbenepilepsie oder wahrscheinlich habe ich irgendeine psychomotorische Epilepsie und verliere Erinnerungen, weil ich gerade einen Anfall hatte. Damit müsste er eigentlich zum Arzt, er könnte Medikamente nehmen, er könnte anfallsfrei sein, aber er ist ja auf sich gestellt und keiner sagt ihm, geh zum Arzt. Vielleicht hatte er das, ich weiß auch nicht, wer hat nach ihm geschaut, dass das vorher nicht aufgefallen ist, wenn er das vorher schon gehabt haben sollte? Ah, aber es muss ja nicht, es kann ja später auftreten, es sind ja Sachen, das stimmt, dieses... das ist ja wahrscheinlich erst, als er wirklich zu der Zeit, als Sailor Moon erwacht wahrscheinlich auch er. Ja. Wobei ich mag ja auch die Theorie, dass er vorher schon als Juwelendieb unterwegs war, was ja Peggy ist im Kern. Das mag ist. Ich auch. Da habe also ich auch eine andere. Dass er seine Erinnerungen verliert, wenn er Sailor Moon, während er Tuxedomask ist, dass er weiß, dass er es ist. Ja, dann schiebe ich dir kurz zwischen. Na, dann erstmal noch deine Bewertung zu der. Ja, hochgradig plausibel, hochgradig kennenkompatibel und sie gefällt mir. Sehr gut. Gefällt. Gut, dann habe ich eine, die passt direkt dazu. Ja. Aber sag dir einen Satz, du wolltest noch was sagen? Nein, bring erst deine Theorie, wahrscheinlich passt das, was ich sagen wollte dann, wenn gut. Es eine Mamoru-Theorie also, ist. Also, genau, sie passt sehr gut. Dann als nächstes ist auch wieder eine kleine, ist der Tuxedo, Verwandlung oder Kostüm? Ha, es ist im Anime kennen Verwandlung und im Manga auch kennen Verwandlung. Wir kriegen sogar einen nackigen Mamoru, weil er sich wirklich total verwandelt. Aber es ist im PGSM kennen, dass es ein Kleidungsstück ist, das er anzieht. Mhm. Es ist keine Verwandlung in PGSM. Ist es aber im Manga auch? Im Manga kriegt er später die Verwandlung. Ah, Das ist eben die okay. Diskussion. Ich dachte, die wäre von Anfang an. Wir haben diese Szene im Manga-Teil relativ am Anfang, da wo, wo Usagi herausbekommt, dass er Taxidomask ist. Weil in seiner Wohnung wo dieser Taxido tatsächlich rumliegt. Und das wäre nicht der Fall, wenn es eine Verwandlung wäre. Genau. Da liegt und es ist, glaube ich, auch von Naoko Takeuchi gesagt worden, er zieht sich so an. Weil es damals Mode war, dass die Kids sich so aufgebrezelt haben auf der Straße. Ja. Also solche Leute sind und rumgelaufen und Leute, die in der Zeit in Japan waren, haben das auch gesagt, das leuchtet mir sofort ein. Also mir leuchtet es nicht ein, weil ich diese Erfahrung nicht habe von Kids, die aufgedonnert rumlaufen auf diese Art und Weise und nicht... Also das ist einfach eine Mode, die wir hier nicht hatten, aber die den Leuten einleuchtet, die davon gehört haben und dass die Zeit erlebt haben, dass tatsächlich Kids sich... Das war einfach ein Street-Style in der Zeit. Mhm. Und deswegen Im ist er auch Manga nicht aufgefallen. Ja, total. Im Manga kriegt er ja später seine Verwandlung. Und ich finde auch den Gedanken schön, dass seine Verwandlung einfach das wird, mit ihm quasi verschmilzt. Das, was er sich selber... Das dieses völlig unsinnige Outfit zum Kämpfen, was er sich selber ausgesucht hat, dann tatsächlich seine Verwandlung wird. Das finde ich eigentlich ziemlich schick. So, die Theorie. Außerdem finde ich auch die Theorie sehr schön, zu sagen, bevor er diese Verwandlung hat, bevor er quasi seine Kräfte findet, auch im Manga, beziehungsweise im Crystal, dass er tatsächlich hier sein Tuxedo La Smoking Bomber, das bekommt er ja auch erst später, nachdem er seine Verwandlung hat. Vorher hatte das ja nicht. Im Anime selber hat er immer diese Rosen. Aber das hat er im Manga ja auch nicht. Und die Vorstellung, dass das wirklich dieser kleine Junge, der sich verkleidet in einem Kostüm, weil er denkt, damit kann er gut gucken, ob so ein Juwel drin im irgendwo in einem der Juweliere, den er sucht, er aus seinen Träumen ist. Er sieht zumindest aus, als hätte er das Geld, um sich diese Juwelen zu kaufen, wenn er in einem in Abendgarderobe in so einen Laden geht. Zumindest denkt er das, dass er so aussieht. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Genau. Aber das finde ich schön. Und auch zu denken, wenn er da die Kräfte noch, wenn er noch keine Verwandlung hat und also somit auch noch keine großartigen Kräfte, wenn also seine einzige Kraft, die er hat, definitiv kennen, zu der Zeit seine Heilungskräfte sind. Und er somit zu der Zeit quasi einfach sich in den Kampf stürzt, nicht weil er unfassbar stark ist, sondern weil er weiß, er kann heilen. Finde ich auch schön. Ja. Auch als Beschützer irgendwie schön. Das ist irgendwie, und die Leute sagen, er ist nicht so stark oder er ist nutzlos. Das stimmt nicht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Kraft und das fehlt im Sailor Team. Das hat eigentlich Usagi, weil sie Leute regenerieren kann, denen Energie entzogen wurde, aber richtige Heilungskräfte und auch ein, dass er Arzt werden will, passt ja auch dazu. Klar will Usagi auch Artärztin werden, aber sie hat nicht dieses Interesse dran, andere zu heilen. Sie hat nicht wirklich, sie ist davon nicht so angezogen, es ist nicht ihr Charakterding, es steckt nicht so in ihr drin. Akademisch. Ja, bei ihr ist es eher akademisch und die Tatsache, dass ihre Mutter ja eben auch Ärztin ist. Mhm. Und bei ihm ist es wirklich dieses Heilen. Und das finde ich schön. Ja, das ist so. Das finde ich auch gut. Also ja, deswegen, ich würde sagen, Tuxedo ist erst ein Kostüm und wird erst später zur Verwandlung. Finde ich für mich sehr viel plausibler als alle anderen Theorien. Das finde ich eine sehr gute Theorie, weil sie beide Dinge verbindet. Und ehrlich gesagt, was mir gefallen würde, wäre, wenn es, wir haben bei Endymion was ich mir für die Senshi ganz verzweifelt wünschen würde, das muss ich jetzt noch kurz einschieben, das ist eine neue Theorie. Er hat nämlich ein anderes Outfit im Silver Millennium. Und das gefällt mir. Und dass die Senshi, also wir haben ja im Manga so einen Fall, Mamoru kauft den zwei Usagis, Usagi und Chibiusa, auf einem Jahrmarkt ein Kaleidoskop und durch ihre Kräfte können sie das in einen Item verwandeln in ein magisches. Aber sie nehmen was aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihrer eigenen Umgebung und machen was Magisches draus. Und das würde natürlich auch die Senshi-Uniformen erklären. Total. Weil das ist die Schuluniform, die sie sowieso schon hatten, nur etwas magischer. Und das erklärt nicht, warum sie das in der aller steinältesten Vergangenheit hatten. Die einzige... Ja. Es passt aber total auf diesen Tuxedo. Und es würde passen, wenn sie in der Vergangenheit was anderes hätten. Auch die Shiteno hätten in der Vergangenheit was anders haben sollen. Vor allem auch im PGSM ärgert mich so ein bisschen, dass sie keine böse und gute Form haben. Aber für die Sailor Senshi gibt es die Fan-Theorie, die habe ich auf TV-Tropes gefunden. Nein, es ist nicht so, dass sich die Schuluniformen in Japan nach den europäischen Vorbildern gerichtet haben, sondern umgekehrt. Die europäischen Uniformen sind natürlich von den Sailor Senshi inspiriert, die man dort kannte. Man kannte das Mondkönigreich. Das finde ich sehr schön. Das ist total süß. Das erklärt auch einiges, weil die Uniform ergibt ja nicht so furchtbar viel Sinn. Also weder als Matrosenuniform, die Fans denken, es kommt aus Großbritannien, aber hier in Süddeutschland wurden die Kinder tatsächlich in Matrosenanzüge gesteckt. Ja. 1900 irgendwas. Das war, alle Kinder sind damit rumgelaufen, weil die waren unkaputtbar und es galt als furchtbar schick. Und dass es eine Uniform war, also nicht nur Arbeitskleidung, sondern eine richtige Uniform, das ist da schon verloren gegangen. Ja. Man hatte nicht das Gefühl, ich stecke meine Kinder in eine Uniform. Ja, ich war dieses Jahr, als ich in Japan war, in der Ausstellung, die tatsächlich einfach Sailor Fuku heißt. Ja. Okay. Das war über die Geschichte eben dieser Matronenuniform und da gab es eben, deswegen war ich dort, da gab es eben natürlich eine Ecke über Sailor Moon, auch mit ein paar originalen Naoko Takeuchi Uchi-Bildern. Das fand ich total toll, das war total großartig, das mal zu sehen in live. Du hast Bilder gezeigt, oder? Bilder. Ich hatte auch mal ein Tumblr Bilder. Genau, aber die Ausstellung selber ging natürlich um diesen Sailor Fuku und wie das eben tatsächlich von Europa rüber geschwappt hat und einfach der neueste Scheiß war und sie das alle quasi angenommen haben, ganz, ganz schnell und das sehr viel natürlich. Es war eben damals schon Kinderkleidung, es war die Mode, ich weiß nicht, ob es derzeit schon Kinderkleidung war, als es nach Japan kam, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Dass alle gesagt haben, die Kinder sind so süß in ihren Matrosenkleidchen, in ihren Matrosenoutfits. Ja. Und dann hat man das übernommen. Ja. Es wurde sehr schnell übernommen und dann halt auch sehr flächendeckend und es ist geblieben. Mhm. Das ist auch, man sieht es sonst auf der Welt, sieht man es ja kaum mehr. Und dort ist es einfach fest geblieben. Ja. Und deswegen, es wird auch sehr assoziiert mit der Jugend. Mhm. Ich finde ja die hässlich, die Schuluniformen in Japan durchgehend. Faltenröcke, ich die mega süß. Faltenröcke ich waren. Die mega süß. Ich habe ja immer gedacht, das wäre total übertrieben. Das Oberteil fand ich ehrlich gesagt ganz schön, weil es praktisch ist, weil es eben nicht die Kinder sexualisiert. Aber das Faltenröckchen dazu, das hätte ich nicht haben müssen. Sie sind länger. Ja. Ich muss sagen, im echten Leben, wenn man sie sieht, sie sind sehr viel länger. Man hat Bewegungsfreiheit in einem Faltenrock. Okay. Ich war unfassbar. Als ich in Asabu Juba und tatsächlich Leute rumlaufen habe, sehen in exakt genau der Sailor Moon Uniform. Mhm. Weil die gibt es. Okay. So, Naoko war so genau, dass sie die richtige Schuluniform hat. Okay, das wusste ich nicht. Ja, und deswegen, die sehen so aus. Die sind ein bisschen länger, aber sie sehen exakt genau so aus. Und das finde ich sehr erstaunlich. Auch das, was man immer sieht von den kleineren Kindern. Ja, aber mit diesen, wie grausam ist das, Kinder meine Kinder in einem weißen Oberteil? Das wäre keine 2 Stunden gut gegangen. Das ist ja nicht überall. Das sind ja nicht alle Schuluniformen. Die Jungs sind im Sommer oft in einem weißen Hemd. Wenn ich so die Serien anschaue, die Sommeruniform für die Jungs ist oft ein weißes so. Hemd. Und für die Mädels in der Sailor Moon-Serie ein weißes Oberteil. Wer steckt Kinder in weiße Oberteile? Das ist grausam. Das strahlt vielleicht noch Hitze ab, aber. Grundschüler meistens sind eben nicht in weißen Oberteilen. Die Grundschüler sind meistens eher in nachvollziehbarer Weise. Also, ja. Also, tatsächlich, was ich durchgehend sehe, ist, dass Mittelschuluniformen bunter sind als Oberschule und auch bunt. Und dass sie zunehmend quasi gedecktere Farben bekommen, je erwachsener werden. Sie werden es schön, wenn die Kinder bunte Sachen anhaben. In England sind die Schuluniformen oft schwarz oder dunkelgrau oder dunkelblau für kleine Kinder. Das finde ich sehr herb. Ja. Ich finde, die Kinder sollten schon ein bisschen was. Da waren wir wieder vom Thema. Aber das war nicht nur das Thema. Mein Wunsch wäre einfach, dazu sagen, okay, die heutigen Sailor-Uniformen sehen so aus, weil die Sailor sind, die das unterbewusst so verwandeln durch ihre magischen Kräfte und ihre alltägliche Erfahrung. Und in der Vergangenheit haben sie vielleicht ihr langes Kleid getragen, was kennen ist am Hof, und es gab eine Form mit etwas mehr praktischem, also eine etwas praktischere Form davon. Es gibt auch Fancomics, die die Senshi in griechische Gewänder stecken. Die Artemis hat immer ein knielanges Gewand auf den griechischen Statuen, in der sie eben die volle Bewegungsfreiheit hat. Sonst waren die Frauen ja auch bis zu den Füßen, ging das Kleid bis ganz runter. Aber ich denke auch. Ich wünsche mir tatsächlich auch, das finde ich, ich habe irgendwann mal eine Fanart gesehen, die fand ich ganz toll. Da haben die wirklich Rüstung getragen. Also so ein bisschen Amazonenrüstung. Fast so ein bisschen. Das wäre auch schön. Und vor allem, weil, wenn wir davon ausgehen, dass es Senshi und Shiteno schon sehr, sehr, sehr lange gibt. Also nicht nur seit dem Golden Kingdom, seit dem Silver Millennium, dass es die vielleicht schon ein paar Zehntausende Jahre länger gibt. Dann müssen die irgendwann eben steinzeitliche Kleidung getragen haben, bronzezeitliche, eisenzeitliche Kleidung getragen haben. Und das Gegenstück dazu auf dem Mond wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie deren technologische Entwicklung war, weil dazu kommen wir auch noch. Wo kommen die eigentlich her auf dem Mond? Ja. Aber ich denke, auch da muss es Entwicklungen gegeben haben. Man kann nicht immer und ewig dasselbe gehabt haben. Klar, in einem Comic hast du eine andere Stilisierung und du willst einen bestimmten Look zeigen. Aber auch den hätte man noch ein bisschen antiquisieren können. Man hätte eine antike Form machen können. Die römische Uniform zum Beispiel hat ja auch passt den Waffenrock. Sowas hätte man adaptieren können. Man muss es nicht nach Rom verpflanzen, deswegen, aber es gäbe genug. Nein, natürlich, aber das ist ja auch, in das vielen ist das, was Ländern ich mit Wonder Woman meine. Diesen Waffenrock hat Themyscira ja auch so ein bisschen mitgenommen. Und somit, sowas wünsche ich mir durchaus. Also, Es gibt auch eine Theorie, wir wollen ja heute auch ein paar große machen, aber ich habe noch eine kleine, die fand ich schön, und zwar, wo eigentlich war das Golden Kingdom? Und da ist die Frage, wie weit wollen wir es in die Vergangenheit versetzen? Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, damals, als es noch den Kontinent Pangaea gab. Das war auch eine Theorie. Das kann man machen. Das finde ich auch süß. Ja. Weil wir ja keine archäologischen Ausgrabungen haben. Ja. Es gibt aber auch eine Theorie, die sagt, wenn das Goldene Kingdom im Zweistromland angesiedelt wird, da haben wir schon die ältesten Überlieferungen schriftlich. Das ist schön. Da haben wir auch die ältesten Heldenepen, da haben wir die ältesten Gedichte. Und die vier Shiteno-Himmelsrichtungen ergeben, sind ein bisschen sinnlos von Japan aus gesehen. Total. Zu sagen, weil man in Kyoto hat man eben diese vier Himmelsrichtungen und diese vier Schutzgottheiten, die vier Himmelsrichtungen beschützen, weil Kyoto hat diese vier Berge um sich rum, und wenn das ist, glaube ich, lose adaptiert für die Shiteno mit vier Himmelsrichtungen. Und das ergibt von Japan aus nicht viel Sinn, weil von Japan aus ist alles entweder östlich oder noch östlicher, und westlich, aber da als Erde als Kugel, man kann es natürlich auch von Japan aussehen, und dann ist es, dann muss man es halt nur umdenken, so wie wir unsere Landkarte angucken. Ich meine, ich finde es sehen, aber ich bin dabei, dass das eher in der Mitte, dass nur die Nordhalbkugel abgedeckt wird von den Shiteno, das stört mich ja auch immer, aber die Fantheorie, die ich gelesen habe, die das Dark Kingdom ins Zweistromland legt, ist schon nicht schlecht, weil vom Zweistromland aus hat man natürlich eine ungefähr gleichbleibende Entfernung in die nahen europäischen Länder, in die nahen Nahostländer, in die nahen Fernostländer. Man hat zumindest in der nächstnäheren Umgebung, wenn man es jetzt nicht als ganzen Planet betrachtet, man hat schon ein paar Himmelsrichtungen, die man mit abdecken kann. Klar, eine Freitour mit Nordamerika ergibt dann auch keinen Sinn. Das ergibt sowieso generell nie Sinn. Aber also in jedem möglichen Szenario, das man historisch irgendwie einordnen kann, muss Afrika drin sein. Deswegen kann ich es nicht wirklich historisch verorten. Aber das kommt auch daher. Zweistromland, haben wir die Plausibilität für die Uniformen schon gewertet? Nee, noch nicht. Haben wir nicht. Ich würde sagen, die Theorie ist sehr plausibel, obwohl sie nicht kennen passt. Ja. Und ich finde sie schön. Ja, ich auch, dass die Senshi ihre Uniformen selber erschaffen haben. Und ja. dass Mamoru, dass Endymion aus dem Zweistromland stammt, es passt eigentlich nie. Aber ich finde es natürlich schöner, wenn nicht die ganze Geschichte in Japan stattfindet. Deswegen gefällt es mir. Ich finde das auch, ne, ich kenne noch ein paar mehr Argumente von anderen Seiten zu genau dieser Theorie. Wo spielt das überhaupt? Eine, die ich kenne, die nimmt tatsächlich das im echten Leben tatsächliche Grab Endymions, das es hier gibt. Wo ist das? Kleinasien? Das ist in der Türkei. Ja, die heutige Türkei. Ja. Das war ja auch sehr zentral damals historisch. Da ist ja alles durch. Ja. Und es passt natürlich auch. Tumblr streitet sich sehr, sehr, beziehungsweise eigentlich ist er sich sehr einig, dass. Weil Mamoru hat ja ein bisschen dunklere Hautfarbe als Usagi. Dass er als Mamoru definitiv einfach nur Japaner ist mit dunklerem Ton. Dass das aber quasi ein Echo ist, dass Endymion wahrscheinlich eine dunklere Hautfarbe hat. Mhm. Nicht schwarz, aber irgendwas in der Mitte. Wobei es wahrscheinlich nicht schwerer ist, dunkler zu sein als die Mondbewohner, aber okay. Natürlich. Aber auch das würde eben zum Beispiel zu einer Ansiedlung irgendwo Nahen Osten, vielleicht eben auch in dieser türkischen Ansiedlung. Also Kleinasien/Türkei, da haben so viele Kulturen ihre Blütezeit gehabt. Ursprung. Da haben wir eine große, große Auswahl. Und wenn wir sagen, also die ältesten Gebäude in der heutigen Türkei sind 10.000 Jahre alt. Wir können nicht die älteste Stadt, sondern der älteste Tempel ist 10.000 Jahre alt und wir könnten das Golden Kingdom weiter zurückverlegen in eine Zeit, aus der wir keine archäologischen Überreste mehr haben, aus irgendeinem Grund. Genau. Und da werden ja auch immer wieder neu gefunden, ne? So ist es ja nicht. Man findet ja gerade im Nahen Osten findet man ja immer und immer wieder neue Ausgrabungen von Städten, die noch älter sind. Und es ist ja ganz bekannt. Und mit der Türkei wäre man noch in Asien. Man müsste also Sailor Moon nicht aus Asien herausreißen, obwohl das natürlich ein sehr anderes Asien ist. Ja. Aber ja. Ich finde das sehr schön. Okay. Sehr schönen Gedanken. Natürlich sehen wir jetzt gerade, in Crystal sehen wir sehr architektonisch relativ viel von Golden Kingdom. Und die haben schon eher fast, also tatsächlich, ich mache mal den Witz, also ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens reingeht, dass so preußische Schlösser, so Sanssouci, damit in das Design definitiv eingegangen sind. Mhm. Denn wenn ich meine Uni fotografiere, dann sieht es exakt genauso aus. Echt? Was einfach mal ein preußisches Schloss war. Ja. Okay. Also tatsächlich, ich kann die nebeneinander legen mit den Farben. Das ist total krass. Die Epochen von Kleidung und Architektur, da passt ja nichts. Das passt überhaupt gar nicht, natürlich. Weil dann wäre es ja in 1800 ungerade stattgefunden, die ganze Endymion-Geschichte. Das würde gar nichts. Nee, es passt gar nicht. Also es ist definitiv vorher. Ja. Aber ich finde auch immer die Idee schön, das ist ja auch von geschichtlich und zivilisatorisch total, dass sich alles wieder immer im Kreis dreht. Und wer sagt nicht, dass wir nicht ähnliche Gebäude schon sehr viel früher hatten. Ja gut, in der Architektur musst du dich ja an die Gegebenheiten der Schwerkraft anpassen und dass man einen runden Bogen baut, um einen Raum zu überbrücken oder einen Spitzbogen. Das liegt in der Natur der Dinge, aber trotzdem ist das nicht dieselbe Architektur, weil wenn wir nach in die amerikanischen Zivilisationen schauen oder in die verschiedenen chinesischen Zeitalter, die haben auch dieselben Naturgesetze und haben deswegen trotzdem nicht dieselben architektonischen Merkmale entwickelt. Ja, natürlich, um Gottes Willen. Also ganz genau möchte ich es das ist aber schwierig. Was ich man meine, kann es ist nicht eigentlich wirklich dieses, verorten. Wir wissen ja, dass die Antike sehr viel in unserem Sinne, wie wir das verstehen, fortschrittlicher waren als viele Zeiten, die danach kommen. Mhm. Es gab ja in der Antike zum Beispiel eine ganz frühe Version einer Dampfmaschine, die also als Theorie, die wurde gebaut von einem griechischen, ich weiß es nicht, kann ich nicht mehr sagen, wer es war. Aber hätte man das durchgeführt, hätten wir die industrielle Revolution ein paar tausend Jahre vorher gehabt. Griechenland ist insofern interessant, weil wir ja auch die Namen der Sailor Senshi aus dem Griechischen haben. Genau. Und nicht nur für die Inneren, sondern eben auch für die Outer. Und der Endymion Selene Mythos und die heutige Türkei war lange Zeit griechisch. Aber eben in einer Zeit, die ist eben, sagen wir mal, 600 vor bis 300, das liegt nicht weit genug zurück. Du das nicht. Da möchte ich auch gar nicht anleihen. Was ich damit sagen wollte, ist, es wäre interessant, es in die griechische Blütezeit zu legen. Es wäre ich würde es gar nicht da reinlegen. Mein Argument, was ich damit machen möchte, ist, wir haben jetzt schon in der Geschichte immer wieder Zeitalter, wo der Fortschritt, der architektonische und der technische Fortschritt, weiter war, als er später wieder war. Ja. Weil das Wissen verloren gegangen ist. Ja, das Wissen verloren geht, das gibt es immer, ja. Genauso. Ne? Ja. Deswegen, es vor unsere Zeitgeschichte zu legen, macht also trotzdem, es würde nicht, wäre nicht widersprüchlich, davon dann trotzdem von architektonischem und technologischem Fortschritt zu reden zu der Zeit, nur weil es vorher angesiedelt wird. Ich hätte trotzdem wird, weil das gern einen Schritt, ja. Das ist richtig. Aber egal, wo wir es hinlegen, Afrika wäre immer wichtig gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil Ägypten eben sehr, viel, sehr wichtig war. Und ja, die frühesten Zivilisationen, die Menschen haben sich sehr schnell überall hin verbreitet. Wir können sie überall finden. Wir können sie vor 60.000 Jahren, wir können den, wo wir überall schon den Homo erectus gefunden haben, und die sind auch schon überall gerannt. Menschen sind sehr rastlos, was das angeht. Ja. Wir müssen es also nicht, wir müssten die frühesten Geschichten nicht nach Afrika legen, aber es wäre sehr naheliegend. Und dass wir nur die Nordhalbkugel generell kennen in Sailor Moon, das ist auch eigenartig, aber wir bewerten kurz noch die Theorie Zweistromland und also, oder ich würde das sogar zusammenfassen mit Kleinasien. Ich würde das zusammenfassen, als zu sagen, das Golden Kingdom war zumindest nicht in Japan, sondern eher in der Mitte der Welt angesiedelt und sehr viel früher. Und das Zweistromland ist, wenn man die drei Kontinente Afrika, Asien, Europa nimmt, liegt das Zweistromland da schon sehr zentral in der Mitte davon. Eben. Das spricht schon dafür. Ich bin dabei, ich finde es plausibel. Ich finde es eine schöne Theorie, ich mag sie, aber ich würde es einfach gern mal zeitlich einordnen können. Und ich hätte natürlich gern die Reinkarnationen durch die verschiedenen Zeitalter. Ich finde es nicht schön, wenn wir jetzt ein Golden Kingdom und Silver Millennium gehabt hätten von vor, sagen wir mal, 200.000 Jahren und dann nichts mehr bis heute. Ja. Aber das ist eine eigene Theorie, wie oft die alle wiedergeboren waren in der Zwischenzeit. Das habe ich in meine Geschichte in Ikigai und Yugen eingebaut. Ja. Zumindest ich habe es sehr stark eingebaut, dass es definitiv zwischendurch Wiedergeburten geben muss. Und das ist auch etwas, was ich gerne immer noch mal schreiben möchte. Ich habe das auch schon eingebaut gehabt und ist auch mein persönlicher Headcanon. Ich habe noch eine ganz kleine Theorie, das darfst du wieder ein paar bringen. Dass nämlich die Erde, auf der die Sailor Moon Geschichte spielt, nicht unsere Erde ist. Vielleicht nicht mal unser Universum ist, weil wir haben keine Höhlen unter dem Nordpol. Unter dem Nordpol ist nur der Ozean. Das ist nur Wasser. Und es gibt auch in dem, was den Weltraum angeht, dass man auf dem Mond atmen kann, dass man, was weiß ich, wo überall die Sailor Senshi herkommen, dass man auf dem Merkur eine Zivilisation annimmt. Das sind alles Dinge, die sind viel leichter zu erklären, wenn man sagt, ja, bei denen läuft es ein bisschen anders. Die sind nicht exakt so wie bei uns. Das stimmt, das ist süß. Es ist ein AU. Das würde ich als plausibel, aber es gefällt mir nicht ganz. Mir auch nicht. Als sehr plausibel, aber es gefällt mir nicht ganz ansiedeln, weil ich die Idee, dass es bei uns spielt, schon sehr schön finde. Du hast völlig recht, das würde sehr viel erklären. Natürlich kann man jetzt, also gerade die Höhlen unterm Nordpol, die würde ich genauso erklären, wie ich das Mondzentrum, die Mondhauptzentrale unter der Crown Arcade erklären würde. Nämlich, wir kommen einfach in eine andere Dimension. Trotzdem. Wir wissen, dass die Manga Beryl war Archäologin, also die menschliche Beryl, hat eine Ausgrabung gemacht, diese Höhle gefunden, ist da reingestiegen und nie wieder rausgekommen, sondern wurde von Beryl absorbiert, beziehungsweise von Beryl besessen und wurde zu Beryl. Wer geht an den Nordpol, um dort Ausgrabungen zu machen? Das ist das würde ich nicht mal in Grönland machen wollen. Ja. Aber vielleicht war es ja einfach keine Archäologin, sondern vielleicht tatsächlich ist es eine Polarforscherin. Oder Polarforscherin in Kanada oder in Sibirien oder so. Ja. Ja. Das wäre, Sibirien wäre sowieso ein schöner Schauplatz für Ja. den Eingang ins Dark Kingdom und nicht der Nordpol. Der Ja. Südpol wäre perfekt gewesen. Der Südpol wäre absolute Perfektion gewesen. Aber Ja. es gibt ja keine Südhalbkugel bei Sailor Moon. Ja, das stimmt. Das ist sowieso ein seltsamer Planet. Ja, Ja. ja. Und Doch. vor allem, weil er die Antarktis, die Plausibel? hat Vulkanismus, die Antarktis ist sehr, sehr strange und Ja. die Ja. hat eben auch solche Höllendinge, die hat einen Lavasee, die Antarktis. Das wäre doch was für Beryl. Ja. Da hätte ich doch mein Gut. Dark Kingdom hingetan und nicht an den Nordpol. Ins Wasser. Ja. Ja, Ja. okay, Gut. Aber Mini-Theorie. sehr plausibel. Also Sie ist anderes plausibel, aber Universum. sie gefällt uns nicht. Plausibel, Ja. aber will ich nicht. Ja, ich will sie auch Ja. nicht. Ich will das bei uns irgendwie hinkriegen. Okay, gut. Gut. Jetzt bist Dann du mache ich dran. jetzt einen ganz großen Topf auf. Oh, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja. Ja, Sailor Kosmos. Ah. Sailor Kosmos ist, muss ich sagen, eine der spannendsten Theorien, auch eine der spannendsten Figuren für mich. Und sie ist umso spannender für mich geworden, seitdem ich mich mit diesen Theorien auseinandergesetzt habe. Okay, ich muss ein bisschen ausholen. Ja. Einmal, was ich sehr schön finde, quasi auch in der ganzen Narrative, ist so ein bisschen die Symbolhaftigkeit. Wenn wir also Crystal Tokyo als Kannst du Ära des kurz noch sagen, Friedens. wo wir Sailor Cosmos im Kennen überhaupt haben? Weil nicht jeder Gut, hat den Band Sailor 18 Kosmos. gelesen, Ja, nicht jeder stimmt. hat Sailor Mew Ja, gesehen stimmt. und sonst Sailor haben wir sie nicht oft. Kosmos. Gut. Sailor Kosmos erscheint im 18. Manga-Band, im Anime, in der letzten. Im Anime erscheint sie gar nicht. Ja. Aber das heißt, wir kennen Sailor Moon nur aus dem letzten Manga-Band. Sailor Cosmos, ja. Genau. Sailor Kosmos ist Und in im. Sailor Mew, glaube ich, gibt es ein oder zwei. Also ich glaube in den ganz neuen. Genau. Im Ah, ich Anime bin mir kennen nicht wir mehr sie gar sicher. Ich habe nicht. es gesehen. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Weil ich den Band nicht hatte damals, der war damals schwer zu kriegen, ist das bei mir nicht sehr. Also in meinen Headcanons nicht sehr drin. Weil ich sie sehr Ja, spät und also sehr wenig gesehen habe. ja. Also für mich war sie immer sehr, sehr wichtig. Ich fand sie immer schon sehr, sehr spannend. Und jetzt ist sie für mich gerade aktuell ganz spannend, weil ich plane, eine Geschichte um sie zu schreiben. Deswegen ist Also sie gerade für die mich so ein bisschen epische Recherche, ist Größe wirklich ist wichtig. eben, weil Sailor Cosmos ist Genau. sehr, sehr stark, Genau. mächtig Also, und Kosmos, wenn ich kommt sie. aus der Zukunft, das können wir uns, glaube ich, einigen, oder? Also, Sachen, über die wir uns einigen können, ist, dass sie im Band 18, Ja. Quasi sie ist, im Manga ist sie Chibi Chibi. Sie ist, Ist das das kennen? sagt sie selbst, das ist Canon, das ist im Okay. Manga, das ist Manga Canon. Im Manga Canon ist sie Chibi Chibi. Chibi Chibi ist aber nicht Sailor Kosmos im Anime. Eben. Genau, aber im Manga ist sie Chibi Chibi. Das ist Manga Canon. Sie kam zurück, hat sich in Chibi Chibi verwandelt, um für Usagi da zu sein. Sie sagt, es gibt eine Szene, wo sie sagt, sie ist extra da gekommen, weil sie sich erinnert an die Zeit, als sie so einsam war. Okay. Ne, dass sie sich selber daran erinnert. Und sie sagt, es ist die letzte Szene. Also im Manga, noch mal ganz kurz skizziert, gibt es diese Szene, wo Usagi vor dem Galaxy Cauldron Aber hätte sie dazu steht. ein Kleinkind werden müssen, das nicht sprechen kann? Ja, es ist, ne, Das ist das, nicht so ob das logisch hilfreich, ist würde oder ich nicht, sagen, ne? ja. Genau. Auf jeden Fall hat sie das aber gemacht, um eben die Zeit nicht zu sehr zu verändern. So wird Okay. es erklärt. Ja, das stimmt. Sie Und greift sie natürlich nicht eben, ein. genau, sie greift in die Zeit ein und das, wo sie eigentlich eingreifen wollte, ist eben dieser Moment, an dem Sailor Moon am Galaxienkessel, Galaxy Cauldron steht und die Wahl zwischen zwei unmöglichen Sachen hat. Einmal, alle ihre Senshi sind tot und die Starseeds sind alle im Cauldron. Ja. Der Cauldron ist verseucht und quasi gemerged mit Chaos. Und sie hat also die Wahl zwischen zwei Optionen. Einmal, alles Leben beenden, indem sie den Cauldron zerstört, damit aber auch Chaos besiegt. Oder sie lässt den Cauldron so, wie er ist. Leben geht weiter. Aber sie muss ihr Leben lang, ihre gesamte Existenz lang, muss sie das Chaos immer wieder neu besiegen. Ja. Sailor Cosmos sagt, sie hat sich in ihrer Zeit dafür entschieden, den Cauldron leben zu lassen. Ja. Und sie kommt jetzt zurück, damit Sailor Moon in diesem Moment, also bis dahin darf sich nichts verändern, in diesem Moment sich umentscheidet und das Leben beendet. Boah, okay. So. Was ist das für eine Entscheidung? Das ist die Geschichte von Sailor Cosmos. Ich erinnere mich daran, ich glaube, das haben wir in Sierra Mew gehabt. Ja. Usagi nimmt eine dritte Option, an die Cosmos nie gedacht hat. Mhm. Usagi opfert sich und springt selber in den Cauldron. Mhm. Und was sie damit macht, ist, dass sie durch ihre Liebe eben purifying, macht sie quasi regeneriert sie den Cauldron und besiegt Chaos dort. Mhm. Ohne dass das Leben beendet wurde. Das ist eine dritte Option. Ich würde sagen, das ist eigentlich die zweite Option, einfach nur eine Nummer größer. Weil ich glaube nicht, dass sie das Chaos für immer besiegt. Im Canon, sie sagt, es ist die dritte Option, an die sie nie gedacht hat. Ist es der Sieg übers Chaos oder ein Sieg übers Chaos? Darauf komme ich zu. Das gehört zu dieser Theorie. Also, die Frage ist immer, nicht, wer ist unbedingt Sailor Cosmos? Wir wissen, wer Sailor Cosmos ist. Sailor Cosmos ist eine Form von Usagi. Mhm. Das wissen wir deswegen, weil selbst wenn sie wiedergeboren ist oder wenn sie tatsächlich einfach älter ist, sie sagt es. Sie sagt, sie kann sich daran erinnern, als sie so traurig war. Deswegen ist sie zurückgekommen, als sie diese Entscheidung getroffen hat. Mhm. Das heißt, egal ob wiedergeboren oder nicht, wir wissen, der Kosmos ist Usagi, war Usagi. Ja. So, das heißt, die Frage ist nicht, wer ist Sailor Kosmos? Die Frage ist, wann ist Sailor Kosmos? Und dann gibt es mehrere Theorien. Andere sagen, und das ist eine der Theorien, die ich eigentlich nicht schön finde, ist, ich eben jetzt auch Argumente habe durch die Recherche, da kommt sehr viel, also das meiste dieser Theorie kommt von Ellagast auf ihrem Blog Luna Viscas, den ich auch sehr empfehlen kann. Auf Tumblr, genau. Sehr schön. So, genau. Sehr schöner Tumblr. Aber ja, die eine Theorie, die ich nicht so schön finde, ist natürlich, Sailor Cosmos als ultimative Form von Sailor Moon kommt nach Neo Queen Serenity. Das natürlich muss wird sie nach, viel angenommen. Natürlich muss sie hinterher kommen. Wo soll sie sonst sein? Vorher oder während? Nein. Du denkst während, oder? Ja, gute Argumente, dass sie das ist nicht. Also die Sache ist, wir haben hier zwei Symbole. Wir haben hier einmal Crystal Tokyo als die Zukunft, die sie alle haben wollen. Als Symbol von Frieden, von Ende des Kampfes. Und dann haben wir Kosmos. Ja. Tatsächlich als Symbol vom unendlichen Kampf. Für immer alleine einsam kämpfen. Und tatsächlich, das macht tatsächlich auch allein ihr Design zeigt. Ach so, das schon. Weil sie also alleine sieht, ist. Ja. Ne, sie ist ganz weit. Sie heißt nicht mehr, sie ist alleine. Sie heißt nicht mehr Moon, sie heißt Kosmos. Sie ist komplett weiß. Sie hat dieses kleine Schürzchen mit 9 verschiedenen Farben. Ja, die von Theorie, Streifen, dass das die Farben der Senshis sind, habe ich gehört. Das sind alle der Senshi, und dann gibt es eine Schattierung noch in der Mitte, die Gold ist. Mhm. Das heißt, und ne, darauf, man könnte das entweder als Symbol nehmen, man kann es aber auch ganz bildlich sich nehmen, wenn man sagt, in dem Moment, in dem alle gestorben sind, hat sie die Kräfte bekommen. Okay, kann man. Das wollte ich gerade sagen. Also, wenn man Neo Queen Serenity so viel Macht verleihen will, dafür muss Chibiusa sterben. Genau. Chibiusa ist als Farbe auch da drin. Mhm. Tatsächlich sind da alle drin. Also, alle Farben drin, man sagt. Und deswegen ist sie auch nicht mehr nur Moon, sondern wirklich Kosmos, weil sie jetzt alles verkörpert. Mhm. Aber einsam kämpft. Und ihr Leben lang einsam kämpft. Die Sache ist, diese Option. In dem Moment, in dem sie da steht und sie sagt, ich habe mich dafür entschieden, endlos lange zu kämpfen. Aber diesem Zeitpunkt. Usagi alleine, es ist canon-kompatibel, aber es widerstrebt mir zutiefst, Usagi alleine zu sehen. Ja, lass mich das weiter ausführen. Es ist eine mögliche ausführen. Zukunft, ja. Wie gesagt, lass mich das noch weiter ausführen. Die Sache ist, wir haben Sailor Cosmos. Also beziehungsweise Usagi, die da steht. Okay, dazu hätte ich aber nachher noch eine Frage, die muss ich mir merken. Okay. Ja. Wir haben Usagi, sie steht am Galaxy Cauldron und sie nimmt die Entscheidung, die damals Sailor Cosmos genommen hat. Mhm. Ja, Zähler Kosmos Vergangenheit. Heißt, sie ist dann im Cauldron, sie hat ihn nicht kaputt gemacht. Das heißt, ja. die Kristalle ihrer Senshi sind da drin und die sind tot und sie kommen nicht wieder. Ja. Das heißt, sie ist alleine. Sie könnte natürlich jetzt zurückgehen und trotzdem Neo Queen Serenity werden, aber alle sind tot, keiner ist da. Sie würde das nicht tun, sie würde weiterkämpfen. Vor allen Dingen weiß sie, sie muss ihr Leben lang jetzt kämpfen gegen Chaos, immer, für immer muss sie kämpfen gegen Chaos. Okay. Außerdem wissen wir, dass Neo Queen Serenity Neo Queen Serenity ihre Kräfte verliert, sobald sie, also sie sich nicht mehr verwandeln kann. Ja. Und es ist auch unlogisch, da gibt es nämlich auch die Theorie zu sagen, okay, Neo Queen Serenity wird danach, weil sie sich dann einfach doch, wenn sie dann sich entscheidet, abzulegen, dass sie Queen ist, dann könnte sie die Kräfte wieder kriegen. Dann ist es aber unlogisch, warum Nemesis jemals eine Bedrohung war. Denn hätte sie sich entscheiden können, doch zu kämpfen, dann hätte sie das da getan. Ich habe das immer so verstanden, dass Neo Queen Serenity viel, viel stärker ist, als ihre Sailor Moon Form jemals gewesen wäre. Nicht, dass sie nicht mehr kämpfen kann. Aber dann hätte sie ja Nemesis nicht bekämpfen können. Also es wurde ja Naoka ja extra deswegen muss der Chibi Moon jetzt dran, weil sie nicht mehr kämpfen kann. Da gibt's eigene Theorien. Ich habe nicht so verstanden, dass sie die Kräfte nicht mehr hatte. Ich habe das so verstanden, dass sie ihre Kräfte einfach schon erschöpft hat an dem Zeitpunkt. Das kann sein. Trotzdem das gab ich nie es, so sie konnte zu dem Zeit nicht Kosmos sein. Also die Sache ist, ich finde es unlogisch und Elagast fand es auch unlogisch, dass Neo Queen Serenity Kosmos, also überhaupt Kosmos sein kann, weil zu dem Zeitpunkt, dass Kosmos Kosmos wird, alle anderen ja schon tot sind. Was ich so, auch nicht ganz also, verstehe. Komm zurück. Ja, lass mich fertig ausführen. Okay. Und dann macht es vielleicht Sinn. Ich glaube, red mal aus, weil da kommen jetzt ein Haufen Details, die ich vielleicht brauche für meine Frage. Also, Kosmos, Usagi steht da, nimmt Kosmos Entscheidung. Wird eben zu dieser Kämpferin, die alleine kämpft, die vielleicht alle Kräfte ihrer Senshi in sich aufnimmt, um Kosmos zu werden, und kämpft ihr Leben lang, bis sie müde ist, bis sie einfach nicht mehr Usagi ist und sagt, okay, es ist vorbei, ich habe die falsche Entscheidung gemacht. Ich gehe zurück. Was sie auch nur könnte, wenn sie Plutos Kräfte hat. Das mal so nebenbei. Geht zurück und bewegt ihr früheres Ich dazu, eine andere Entscheidung zu treffen. Sie denkt, sie muss die andere Option machen, sie muss alles beenden. Mm. Usagi kommt mit dem Wissen, mit dem neuen Wissen, zu dieser dritten Option. Mich überzeugt und die Sache ist, keine von denen. Das, was mich überzeugt hat, kommt jetzt als Argument. Gut. Nämlich, dass in dem Moment, in dem Usagi sich zu einer dritten Entscheidung beruht, nämlich, dass sie Chaos, dass sie mit dem Silberkristall reinspringt in den Cauldron und von innen den Chaos austreiben kann, den purifiziert, den Cauldron, und das Leben kann ohne Chaos weitergehen. Ja. In dem Moment müsste Usagi tatsächlich Kosmos ausgelöscht haben. Für Kosmos gibt es keinen Grund mehr zu existieren. Weil ihre Zeitlinie nicht anfängt. Ihre Zeitlinie ist damit nicht. Ihre Zeitlinie ist damit weg. Ja. Und tatsächlich, was Usagi damit geschaffen hat, ist Crystal Tokyo. Ihre Leute können alle wieder wiedergeboren werden. Es kann diese Zeit des Friedens, das Ende des Kampfes anfangen, weil Chaos ist tatsächlich besiegt. Oder ne, diese manifestierte riesige Form von Chaos, die im Cauldron drin war, ist besiegt. Und somit gibt es Kosmos dann nicht. Kosmos war immer eine alternative Zeitlinie von Usagi, die nie Neo Queen Serenity wurde, die tatsächlich Usagis Leben geführt hat, wusste, dass es Neo Queen Serenity gegeben hätte. In einer anderen Zeitlinie. Die aber dieses einsame Leben geführt hat als einsame Kriegerin, die diese brutalen, krassen Entscheidungen treffen konnte und zurückkommt und tatsächlich dafür kämpft, dass Usagi alles beendet und alles tötet. Aber in dem Moment, in dem Usagi sich anders entscheidet, muss es Chaos niemals, Kosmos niemals geben. Gut, ja, das überzeugt mich. Aber das ist Canon, oder? Das ist nicht Canon. Echt? Das ist eine Analyse von Elagast, die so überzeugend ist. Ist das nicht sowieso Seramuken? Ha, jetzt habe ich das nicht mehr genug im Kopf. Aber da muss man sagen, okay, das wäre jetzt eine Geschichte, wenn man sie so erzählen würde, die in der heutigen Zeit, wo wir merken, dass ich würde jetzt mal so in Fantasy-Terms sagen, dass der Hass und das Böse in die Leute wieder reinkriegt. Genau, genau. Das wäre eine sehr, sehr wichtige Geschichte, oder da man hätte sehr, das merkt man, merkt es jetzt, kurzer Abschweifen an Doctor Who, dass wir jetzt Doctor Who Geschichten kriegen, die enorm betonen Liebe, Hoffnung, wie man sich gegen das Böse stellt. Das sind Dinge, die wir aus unserer Zeit raus verstehen müssen. Aber der Grundkonflikt, mir gefällt die Theorie nicht, weil ich denke, es ist nicht okay, an einem Punkt zu sagen, jetzt haben wir das Chaos hinter uns. Jetzt gibt es das nicht Nein, mehr. Frieden genau. bedeutet, dass wir es ein Das für ist auch alle gar nicht, Mal das ist besiegen. auch tatsächlich, das ist auch tatsächlich gar nicht. Die Sache ist, Chaos als diese manifestierte Chaos. Du musst dir also die Form vorstellen, Galaxia wird, dieses manifestierte Chaos ist in den Cauldron gefused. Also ich Das denke heißt, ach. tatsächlich, die Botschaft von Sailor Moon war ja immer, wir kämpfen zusammen. Und Genau. ja, es ist falsch, dass sie alleine kämpft. Das tut richtig weh, schon zu hören. Aber warum tut sie das? Sie hat doch die Kraft, ihre Senshi immer und immer wieder zu bringen. Das ist im Zentrum von ihrer ganzen Macht steht diese Kraft. Das ist eine der größten Fähigkeiten, die sie hat. Genau. Warum ist sie Und überhaupt alleine? das sagt Kosmos auch. Das sagt Kosmos auch. Sie hat vergessen, Usa tatsächlich. Wie Sie ist hat das diese möglich? Ja, aber das ist eben. dritte Option nicht gesehen. Die Sache ist, in dem Moment, in dem sie waren einfach tatsächlich, ich meine, im Endeffekt, was sie da gemacht hat, sie wusste nicht, dass sie damit den Cauldron purifiziert, dass sie das kann. Man hat sie so gebrochen vorher. Und deswegen, ne, ist die Geschichte ja auch irgendwie schön, dass es Usagi und Usagis Geschichte brauchte, die ihr sagen konnte, was ist danach passiert? Was hat deine Entscheidung, die du dir gemacht hast, gemacht, dass sie sich eine andere Alternative aussuchen kann? Weil sie sagt, so schlimm wie die Alternative wurde, kann es gar nicht sein. Also es ist eine gute Theorie, aber sie gefällt mir nicht so ganz, weil ich denke, dass der Kampf gegen Chaos und Böses und so einfach immer weitergeht und dass man ihn nie Das sagt alleine sie gewinnen auch. kann, dass man ihn immer nur gemeinsam mit anderen gewinnen kann. Das sagt sie auch, was gewonnen ist, Aber ist nicht der dass man ewige sagt, Kampf oh ja, gegen jetzt hat Chaos. sie das Chaos besiegt und jetzt ist für alle Zeiten Frieden, das ist ein Ende, das mir nicht gefällt. Es ist nur ein Symbol. Das ist ja nur ein Weil ich Symbol. denke, Außerdem wissen wir, dass es es nicht stimmt, denn endet wir wissen, eben es kommt nicht. Nemesis. Wir wissen, es kommt Nemesis. Das heißt, ganz besiegt kann es nicht sein. Aber es gibt auf jeden Fall also die Gegenstücke, die narrativen Gegenstücke sind ja definitiv Crystal als Utopie des Friedens, also ne, beziehungsweise Crystal Tokyo als Utopie des Friedens und das Leben von Kosmos als ewiger Kampf. Ja. Und um das eine zu machen, darf es die andere nicht geben. Und das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr spannende Das Geschichte. macht Kosmos A, aber schon eine weil es sehr, sehr tatsächlich, tragische und eigentlich eine sehr ja, kaputte es ist die Figur. tragische, natürlich Sie ist muss es die scheitern, tragische weil sie alleine Geschichte ist, der ja. Figur. Genau. Die ist überhaupt in diesem, ja, total. Da bin ich auch total Und ich hinter. Also denke das auch, ist das ist, ich meine, das ist der Grund, warum es Kosmos überhaupt. geboren von der Usagi. Warum haben zum Beispiel Lebewesen ganz am Anfang die ersten Einzeller überhaupt sich vermehrt? Es sind doch nur Konkurrenten um dieselben Nahrungsquellen. Aber man muss immer eine andere Perspektive haben, man muss sich mit anderen verbünden können, man muss Informationen austauschen, man muss voneinander lernen. Nur zusammen haben die überleben können, weil ansonsten hätte es keinen Sinn ergeben, eher Konkurrenten in die Welt zu setzen. Ja, was ich Und aber das sagen ist so wollte, ne, wie tief gesagt, in das uns muss drin, gar das nicht steckt seit jeher in unserer ganzen Existenz. total, ich Ja. bin total bei dir, aber wir diskutieren wieder. Ne, wir sind uns gerade einig. Ja. Du magst sie nicht, ich mag sie sehr. Ich Was ich daran mag, ist zum Beispiel, es kann, diese Naja, Theorie kann eigentlich, zutreffen. Usagi macht es ja nicht mit den anderen. Sie opfert sich alleine. Das ist wieder, sie macht es alleine. Das ist eigentlich schon auch eine Kosmosentscheidung zu sagen, ich stürze mich alleine in den Cauldron. Klar, wir haben in vielen, vielen Arcs immer den Punkt, wo Usagi alleine dasteht und es alleine schaffen muss. Das fängt schon in der ersten Staffel an. Das ist immer wieder so ein großer Wendepunkt. Aber ich finde die Entscheidung, ich stürze mich alleine in den Cauldron, zum Zwecke, die anderen wiederzubringen, okay. Aber das ist. Warum konnte sie nicht erst die anderen wiederbringen und sich dann reinstürzen? Aber jetzt diskutieren wir ja darüber, was sie hätte machen sollen. Das sind ja nicht mal Fantheorien. Das ist ja ein, du diskutierst ja gerade am Canon. Ja. Ne, dass sie das gemacht hat, ist ja einfach Fakt. Ja. Aber, ne, was ich daran mag, an dieser Theorie. Aber eigentlich, dass sie nicht akzeptiert, alleine zu bleiben, ist immer Usagis Geschichte gewesen. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, was ich daran mag, an dieser Theorie ist, sie verbindet plötzlich Sachen. Sie kann etwas, das konnte Canon vorher nicht. Sie erklärt die Unsinnigkeiten, die früher quasi, das ist ne, das ganze Zeitreise-Ding mit Chibiusa. Das völlig ungereimte. Das zu wissen, wofür kämpfen sie denn? Wenn sie ja wissen, es wird alles gut? Zu sagen, nein, das wissen sie eben nicht, denn es ist eine von vielen möglichen Zukunft. Das ist Zukunften. Nie alles immer gut. Und deswegen, weil Naoko selber ja schon Alternative Universes geschrieben, wir haben Parallel Universe mit Kusagi, mit den zwei Kindern, wo sie einfach quasi als wir haben auch normale mehrere, Menschen. Wir haben schon im Canon mehrere Zeitlinien für Crystal Tokyo. Genau. Und da kommen noch Fantheorien obendrauf. Es ist nicht set in stone. Ja. Und das macht Kosmos eben klar. Kosmos als Figur, als tragische Figur dieser noch ganz anderen, möglichen, sehr dunklen Zukunft von Usagi. Und deswegen, das kann diese Theorie. Und deswegen stehe ich auch so dahinter. Also ich bin tatsächlich, es ist eine unfassbar tragische Version. Es ist eine Zukunft, die ich Usagi niemals wünsche. Aber sie hat sie ja auch besiegt, diese Zukunft quasi. Mir ist nicht klar im Canon, warum sie alleine ist, warum die Sailor nicht wiederkommen. Die Sailor Senshi. Oder die Menschen generell, ja. Warum, wann sie wo alleine ist? Warum ist. Also als Kosmos? Als Kosmos, ja. Weil sie alle gestorben sind vorher. Also die Szene, in der Kosmos zu Kosmos wird, ist, sie steht am Cauldron. Galaxia hat alle Sternenkristalle ihrer Senshi. Und anders als im Anime kennen, fliegen die nicht überall rum und können danach wieder zu Menschen werden. Okay, weil sie gebunden sind, Sie schmeißt die in den Cauldron. Ja. Sie hat die zerstört, die Kristalle. Und der Cauldron selber ist mit Chaos durchzogen. Ja, aber der Cauldron zerstört normalerweise keine Kristalle. Dort waren sie eigentlich geboren. Ja, aber natürlich. Aber dadurch, dass er jetzt durch Chaos zerflossen ist, sie sind kaputt. Sie können nicht wiederkommen. Das ist der Punkt. An dem Punkt sind wir, ja. Das ist der Punkt, an dem steht Sailor Kosmos in Canon. Mhm. Also beziehungsweise Usagi, Sailor Moon in Canon. Und sie hat die Wahl, macht den Cauldron kaputt und dann hat sie Chaos, also diese manifestierte, krasse Version, nicht alles Chaos in der Welt, sondern Chaos, der im Cauldron ist, kaputt gemacht. Damit besiegt sie diese manifestierte, krasse Form von Chaos, aber sie endet alles Leben und alle Wiedergeburt. Oder sie lässt den Cauldron ganz. Und dann gibt es immer noch das Leben, aber das Leben ist immer durchzogen von dieser krassen Form von Chaos. Und alles, was wiederkommt, ist böse. Und das muss sie ihr Leben lang bekämpfen. Das ist ihr Leben. Und das sind die beiden Optionen, die sie sieht. Mhm. Usagi, die jetzt weiß, die diese beiden Entscheidungen kennt, weil Kosmos dort ist, sagt, ich mache weder noch, sondern ich springe in den scheiß Cauldron und versuche, ich opfere mich, ich töte mich selber und ich versuche mit meinem letzten Atemzug das Ding irgendwie zu reparieren. Und sie schafft das. Ja. Und damit können alle wieder wiedergeboren werden. Und damit kann es eine glückliche Zukunft geben. Ja. Aber sie besiegt ein Chaos, nicht das Chaos. Ja. Sie besiegt ja, also das leuchtet mir ein. Das leuchtet Chaos mir ein, dass es eine sehr starke, also eine sehr überpowerte Version vom Chaos geben kann, die man kleinkriegen muss, ohne dass man jemals eine Chance hat, das Chaos als Ganzes loszuwerden, weil es einfach nicht in unseren Naturgesetzen drin ist. Aber man muss sich davon nicht selber vergiften lassen. Nein, eben. Aber was sie schafft, was sie schafft damit, ist eben diese, ja, zumindest diese lange Zeitperiode des Friedens von Crystal Tokyo. Die ja nicht perfekt ist, das wissen wir, denn Nemesis gibt es ja. Ja. Okay, gut. Ja. Also, für mich plausibel, so plausibel, dass es für mich fast Canon ist. Ich finde diese Analyse perfekt und sie... Ehrlich gesagt sehe ich auch, das ist so gut wie... Ja, also das... Ja. Das ergibt sich so zwingend aus dem Canon. Genau. Deswegen, ich finde sie mehr als plausibel. Mhm. Und ich mag sie sehr. Okay, ja. Sie ist plausibel. Ich bin generell nie ein großer Fan von Usagi, steht zum Schluss alleine da und holt sich alle wieder zurück, weil sie das... Ja, aber... Ich mag es immer, wenn sie alle zusammenkämpfen. Ja. Also wenn sie erst die Senshi zurückholt und sich dann alle zusammen auf den Feind stürzen. Aber ja, es ist plausibel und es ist total plausibel, ja. Und es erklärt wirklich sehr, sehr gut die Kosmosgeschichte. Ja. Interessant ist, dass es in manchen Seramu-Canons Sailor Galaxia selber ist, die auch das Chaos versucht zu bekämpfen. Ja. Das ist aber genauso, das ist im Canon aber auch. Das ist im Canon genauso. Das ist im Manga wie im Anime genauso. Ja. Dass Galaxia eigentlich eine quasi No-Name-Planet Sailor Senshi war, die sehr, sehr stark war. Sie ist ja eine von den drei Kristallen, die es gibt, Known-Kristallen. Der vierte, der wird geboren mit Chibiusa. Aber es gibt ja den Kristall der Purity, das ist der Silberkristall. Was der goldene Kristall ist, wird nie genau gesagt, wofür das steht. Der muss ja auch nicht auf eine Eigenschaft reduziert werden. Genau, und dann gibt es eben diesen dritten Kristall. Ich möchte jetzt nicht falsch sagen, der hat irgendeinen Namen, aber ich komme nicht ganz drauf. Aber dieser dritte Kristall, der steht halt für Destruction. Und das ist der, den Galaxia trägt. Das heißt, verblümt ist Galaxia natürlich als Kristallträgerin eine unfassbar mächtige Sailor Senshi, die eben versucht hat, tatsächlich Chaos zu bekämpfen, aber Chaos hat sie übernommen. Sie hat Chaos nicht besiegen können. Okay. Gute Theorie. Ja. Haben wir noch was Kleines zum Schluss? Mal gucken, ich habe bestimmt noch was ganz Kleines. Ich auch noch ein paar kleine, aber ich wollte, doch, dass ich du auch ein paar bringen kannst, weil ich in der letzten Folge die meisten hatte. Noch was winzig Kleines. Ja. Mamorus Ohrring, den er im Manga und in den Artbooks hat. Okay. Er hat einen Ohrring, der, wo alle sagen, also ne, natürlich ist die Doylist-Version wieder und Aoko fand das schick. Ja. Und das ist in den 90er Jahren war das auch Mode. Ja. Oh ja. Aber es passt nicht so sehr zu Mamorus eher nicht rebellischem Charakter. Und deswegen gibt es da immer, es gibt da sehr süße Watsonian-Ideen, warum er den hat. Es ist nicht war nicht rebellisch, in den 90ern sich einen Ohrring zu stechen. Ja, eben, natürlich. Na, wobei doch, in Japan schon. Echt? Für Männer in Japan. Ja, gut, das kann sein. In Japan weiß ich es nicht. Ja. So. Auf jeden Fall hat er diesen einen Ohrring. Mhm. Und eine sehr süße Theorie, die ich gelesen habe bei Tumblr, war, er hat sich das Ding bei den Juwelieren stechen lassen. Damit er einen Grund hat, immer quasi ne, neue Ohrringe überhaupt, dass er einen Grund hat, da zu sein. Ah, einen Grund hat, sich Schmuck zu kaufen. Ja, Ohrschmuck. Genau. Logisch. Das ist eine sehr gute Theorie. Er hätte natürlich auch sich nach... Ringen in Japan, ich weiß nicht, heute tragen viele Männer Ringe in Japan, aber modemäßig. Weiß nicht, ob es in den 90ern so war. Oder eine Halskette. Aber es stimmt, man kann natürlich auch, das ist vielleicht für seinen Studenten, man hatte genug Geld, aber vom Budget her, wenn er möglichst viele Läden checken will, kann er natürlich möglichst viele kleine Ohrringe kaufen. Genau. Zumindest ein Diamantohrring wäre auch definitiv. Ne, ja. Er möchte ja einen Silberkristall, der wird und auch wenn man sich einen Ring, dann ist man ja eher, dann trägt man als Mann ja auch nicht den Diamantring. Das stimmt. Aber in den Ohrringen kann man Steine haben. Ja. Ja. Aber das ist eine schöne Theorie. Die ist süß. Ja. Ne? Finde ich auch. Ja. Winzig, klein, schick, plausibel, sehr plausibel. Und ich mag sie. Ja, das stimmt. Ich habe auch noch was Kleines. Mhm. Ein oder zwei kleine können wir, glaube ich, noch reinquetschen. Ja, auf jeden Fall. Das Sailor Quartett als Sailor Kriegerinnen. Zere, Zere, Palapala, Wes, Wes und, wie heißt die andere? Die vier eben. Sind die Töchter der Inner Senshi. Das, ja. Das ist eine Fantheorie. Da gibt es einfach sehr süße Fanart dazu. Oft ist es eine Senshi Shiteno Fantheorie auch, aber das, ich finde es einerseits ein bisschen nervig, dass man, um Seelekriegerin sein, aus diesen bestimmten Familien stammen muss. Warum kann das nicht einfach nach Talent verteilt werden oder nach Eignung oder generell? Die Inner Senshi sind ja auch überall rumverstreut. Das hätte für die nächste Generation auch zutreffen können, dass man die erstmal suchen und finden muss. Ja. Aber es ist einfach süß. Die Idee, dass eben nicht nur Usagi ihr süßes Kind und ihre süße Familie hat, sondern die Inner Senshi auch. Die Outer Senshi hatten ja auch Hotaru, die haben das ja schon alles gehabt und die Inner Senshi kriegen das jetzt auch. Das ist natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen heteronormativ, weil man kann ja auch ein Baby kriegen ohne einen Mann. Es ist süß. Weil, was heißt heteronormativ? Michiro und Haruka haben auch ein Baby aufgezogen mit einer anderen Frau zusammen. Das ist überhaupt nicht heteronormativ. Was ich natürlich daran, eine Argument, den ich dagegen hätte, ist, dass Chibi Moon heißt. Und warum haben sie also allen andere Himmelskörper als dann Chibi Jupiter zu sein? Weil sie andere Kristalle haben. Das sind ja alles Kleinplaneten. Das sind ja nicht nur Brocken oder so, das sind Kleinplaneten. Ja. Ceres und Pallas und Vesta und. Ja. Oh Mann. Ja. Ich kannte die alle mal wirklich viel, viel besser. Aber Namen ist meine Schwäche. Aber Juno, das sind alles. Juno, genau. Ja. Junjun, Juno. Ja. Das sind Kleinplaneten. Also, wir haben schon mehr Planeten als nur 9 in unserem Sonnensystem. Ja, und aber trotzdem auch. Auch Chibi Moon hat ja. Und das würde eben auch heißen, dass die alle gleichzeitig im Dienst sind. Das heißt, dass die Inner Senshi im Dienst bleiben und dann kommen noch 4 neue Senshi dazu. Sie müssen also jetzt nicht ihren Job abgeben an die neue Generation, sondern man erweitert das Repertoire. Ja. Und dann hat man eben nochmal 4. Das stimmt. Ich finde das süß. Ich mag aber auch die Geschichte, dass es natürlich einfach eigene sind. Ja. Dass die gar nicht verwandt sein müssen, dass die Kräfte gar nicht in einer Familie sein müssen. Ja, beides ist sehr schön. Ja. Also, ich würde sagen, halb plausibel und halb mögen. Ja. Hast du noch ein kleines? Ich habe bestimmt noch ein kleines. Schieben wir den Rest in die nächste Folge. Ich habe noch so viele. Doch, ich habe noch was ganz Kleines und total Sinnloses. Shingos Zukunft. Ja. Shingo wird als erwachsener Mann auch Fotojournalist bei der Zeitung seines Vaters. Ja. Das gibt es sehr oft in sehr viel Fanfiction. Und das hat sich so festgesetzt. Ich habe es noch nie gehört, aber ehrlich gesagt leuchtet mir das total ein, weil er ist ja ein Fan von Sailor Moon. Also was wird er machen? Genau. Er wird recherchieren, er wird im Internet nachschauen, er wird Zeitungen lesen, Nachrichten etc. Er fängt an, das, was für uns heute gang und gäbe ist, macht er eben schon in den 90er Jahren. Ja, deswegen, das finde ich auch. Das finde ich auch sehr nett und sehr süß. Ja. Das ist natürlich eher Headcanon als wirklich Fantheorie, weil dafür ist es viel zu klein. Ja, wir sehen ihn ja, als er sehr, sehr jung ist. Wenn man ihn vielleicht mit 15, 16 sieht oder mit 18, 19, das wäre schon. Übrigens ist der Schauspieler von Shingo aus PGSM heute noch manchmal auf solchen, die machen manchmal ein Treffen, die Schauspieler. Und der Schauspieler ist manchmal noch dabei. Er sieht noch fast so aus wie damals. Also man erkennt ihn sofort. Ist immer sehr süß, wenn man das sieht. Weil er ja damals so klein war und jetzt ist er so groß. Ja, das stimmt. Ja, gut. Dann die nächsten, die ich habe, sind ein bisschen wieder größer. Okay, das heißt, ich glaube, wir haben jetzt wieder eine Stunde geredet. Das muss für diese Folge reichen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, liebe Zuhörerschaft. Und wenn ihr Spaß an Fantheorien habt, wir machen das auch wieder. Ja, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Flora. Sehr gerne. Sag nochmal, wo man dich findet, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen will. Man findet mich unter dem Penname Flora One, sowohl bei AO3, als auch bei Fanfiction, als auch bei Tumblr. Alles klar. Gut, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.